Wir bringen die Kriminalserie Maigret und von Georges Simenon heute Abend. Maigret hat Skrupel. Weil es so schön ging, kannst du den auch noch haben. Mensch, mit so einer Flöte Pik. Ja, Junge. Das war ohne 3, Spiel 4, Schneider 5. Also, wenn nicht bald wieder was los ist, werde ich noch ein armer Mann. Mensch, das ist eine Luft hier drin. Ja. Du gibst. Du, es hat sich schon mal einer tot gemischt. Ja, immer ruhig mit den jungen Pferden. So, komm, gib. Mensch, du gibst dein Blatt. Ich komme. 18. 23. Ich passe. 23 habe ich. Weiter, Champy. Sieh dir mal den Anfänger an. Was macht denn der Chef? Ja, der langweilt sich ohne Skat. Hallo, Maigret. Hier spricht Pardon. Na, Doktor? Sagen Sie Ihrer Frau nicht, dass ich Sie anrufe. Was ist denn? Machen Sie sich um Himmels Willen keine Gedanken. Ich habe Sie gründlich untersucht. Es ist nichts Ernstes. So. Nur Ihr Kreislauf ist nicht ganz so, wie er sein sollte. Ja? Ich habe ihr Tabletten verschrieben, die sie bei jeder Mahlzeit einnehmen soll. Ich rufe sie nur an, weil sie ja doch merken, wenn sie jetzt weniger isst. Ich habe ihr nämlich auch eine Diät verordnet. Aha. Tun Sie bitte so, als ob Sie gar nichts merkten. Am meisten ängstigt sie sich nämlich, dass Sie sich ihretwegen Sorgen machen könnten. In unserem Alter kommen eben jetzt ein paar kleine Reparaturen, nicht? Also, ich brauche mir wirklich keine... Nein, wirklich nicht. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Herr Kommissar? Ja, was ist schon? Jemand wünscht, Sie dringend persönlich zu sprechen. Ein Herr, so um die 40, nichts Besonderes, außer dem Vornamen Xaver. Schick ihn rein. Ja, ich werde Licht machen. Selbst mittags zu dunkel jetzt. Bitte, kommen Sie. Entschuldigen Sie, dass ich Sie störe, Herr Kommissar. Nehmen Sie Platz. Danke. Ja, das Schwierigste, nicht wahr, ist immer der Anfang. Darf ich meinen Hut hier? Ja, bitte. Ja, danke schön, danke. Sie empfangen gewiss Unmengen von Besuchern, die Ihnen von Ihren kleinen Affären berichten wollen, weil Sie sie für besonders interessant halten. Ich kann Ihnen versichern... Nein, ich behalte meinen Mantel an. Ich wollte ihn nur aufknöpfen. Ja, also ich kann Ihnen versichern, bei mir ist was anders. Und ich habe lange gezögert, einen so beschäftigten Mann wie Sie zu stören. Ja, zunächst kann ich Ihnen versichern, dass ich nicht verrückt bin. Ich weiß nicht, ob Sie Dr. Steiner kennen. Er ist Neurologe, was, glaube ich, mehr oder weniger das Gleiche ist wie ein Psychiater. Ja? Haben Sie Dr. Steiner aufgesucht? Ja, ich habe ihn konsultiert. Er hat aber nichts gefunden. Er hält mich für völlig normal. Was meine Frau betrifft, die er nicht gesehen hat... Sie können ruhig rauchen. Danke. Ja, wo habe ich denn... Hier, das Feuer. Verzeihen Sie bitte, ich... Danke, ich sollte mich mehr beherrschen, aber ich rege mich immer gleich auf. Es ist das erste Mal, dass ich Sie in Ihrem Büro mit Ihrer Tabakpfeife leibhaftig vor mir sehe. Hm. Darf ich fragen, was für einen Beruf Sie haben? Ja, es ist ein etwas ausgefallener Beruf. Und wie so viele Leute werden Sie vielleicht darüber lächeln, nicht? Ich bin erster Verkäufer in der Spielwarenabteilung im Warenhaus Louvre. Meine Spezialität sind die elektrischen Eisenbahnen. Wie hübsch. Wenn Sie am Warenhaus Louvre einmal vorbeigekommen sind, dann haben Sie im dritten Schaufenster in der Rue de Rivoli eine genaue Nachbildung der Gare Saint-Lazare sehen können mit Schienen, Vorort- und Schnellzügen, Signalen und Stellwerken. Das hat mich 3 Monate Arbeit gekostet. Und glauben Sie ja nicht, dass unsere Kundschaft nur aus Kindern besteht. Erwachsene, darunter Männer in bedeutender Stellung, begeistern sich für elektrische Eisenbahnen. Ist Ihre Krawattennadel... Ja. Ein kleines Eisenbahnsignal. Freie Fahrt. Herr Kommissar,